der Welt. In ihrem Arbeitszimmer soll eine ausgestopfte, zwinkernde Eule gestanden sein. Neben einem ebenfalls ausgestopften Pavian mit Brille und Krawatte. Unter dem Arm ein Vortragsmanuskript von Darwins »Die Entstehung der Arten«. Die beiden Einrichtungsgegenstände könnten nicht besser die Interessen von Helena Petrovna Blavatsky auf den Punkt bringen, eine eigenwillige Kritik von Religion und Wissenschaft. Dabei sind die beiden Haustiere lange nicht das Schrägste, was sie, eine der schillerndsten und berühmtesten Frauen des 19. Jahrhunderts, zu bieten hatte. Helena Blavatsky. Das verrückte Leben einer Esoterik-Pionierin. Von Anna Masona. Geboren wurde HPB, wie sie sich von ihren Anhängern nennen ließ, 1831 in der heutigen Ukraine. Nach jahrelangen abenteuerlichen Reisen durch Europa, Asien und Amerika wurde aus ihr in New York eine Art spiritueller Guru. Sie gründete die Theosophische Gesellschaft. Ihr erfolgreichstes Buch, Die Geheimlehre, gilt als Grundlagenwerk westlicher Esoterik. Fixer Bestandteil ihrer Lehren waren Karma, Wiedergeburt und Astralleiblehre in Anlehnung an altindische Quellen. Sie war mit daran beteiligt, dass die Lehren von Buddhismus und Yoga nach Europa und Nordamerika kamen. Ihre Biografie klingt zu wild und verrückt, um wahr zu sein. Fiktion und Wahrheit, Verklärung und Verleumdung, das lässt sich bei Helena Blavatsky einfach nicht klar auseinanderhalten. Auch bei der Frage, ob ihre Lehren antisemitisch und rassistisch sind, scheiden sich die Geister. Einflussreich sind ihre Gedanken bis heute. Zeit, Madame Blavatsky wieder vor den Vorhang zu holen. So Helena Blavatsky was a product of her time. She was really, I think, a pioneer of rethinking belief in a scientific age. Das ist Corinna Treitel. Sie ist spezialisiert auf deutsche Geschichte an der US-amerikanischen University of Washington. Und sie hat mit A Science for the Soul ein einflussreiches Buch über das Okkulte rund um die vorletzte Jahrhundertwende geschrieben. So this movement that she founded, Theosophy, was an attempt. Diese Bewegung, die sie gründete, die Theosophie, war ein sehr merkwürdiger Versuch, aber auch ein sehr einflussreicher Versuch, Wissenschaft, Religion und Philosophie zu vereinen. Und die Theosophie hatte wirklich weitreichenden Einfluss, bis heute. Sie hat viele Künstler ihrer Zeit inspiriert, auch Designer und Schriftsteller, Progressive aller Art. Mit ihren Gedanken konnten aber auch Rechtsextreme etwas anfangen. Es wäre wirklich schwer, eine Geschichte des 20. oder sogar des 21. Jahrhunderts zu schreiben, ohne an Helena Blavatsky und ihre Bewegung zu denken. Helena Blavatsky lässt sich nicht so leicht einordnen. Das gilt für ihr Leben, aber auch ihr intellektuelles Erbe. Sie hat den abstrakten Maler Piet Mondrian inspiriert. Waldorfschulengründer Rudolf Steiner entwickelte ihre Lehren zur Anthroposophie weiter. Und erfand biodynamische Landwirtschaft. Das Wort New Age, das im Englischen für Esoterik steht, kommt aus Blavatskys Dunstkreis. Auch wenn ihr Name heute den wenigsten geläufig ist, bei ihr fanden und finden alle etwas, die sich nach einer neuen Art von Spiritualität in modernen Zeiten sehnen. Ja, and you know, when you sit down and read Blavatsky, she sounds. Wenn man Blavatsky liest, klingt sie, ich wurde als Skeptikerin erzogen. Für mich klingen die Dinge, von denen sie spricht, völlig unglaubwürdig. Sie spricht, wie sie sagte, mit höheren Wesen, die sich bei ihr materialisieren und ihr das Wissen gaben, das anderen Menschen nicht zugänglich ist. Nun gut, ich glaube nichts von diesen Dingen. Aber die Leute, die ihr gefolgt sind, haben mit dem Glauben wirklich Neues geschaffen. Wassily Kandinsky, einer der Erfinder der abstrakten, expressionistischen Kunst, eine ganz wichtige Figur der Moderne, war wirklich von der Theosophie inspiriert, auf eine neue Art zu malen. Helena Blavatsky kommt 1831 als Helena Petrovna von Hahn-Rottenstein im Süden des Russischen Reichs zur Welt. Ihr Vater hat eine hohe Stelle in der Armee des Zaren. Ihre Mutter stammt aus dem russischen Hochadel und gilt als eine der ersten professionellen Schriftstellerinnen Russlands. Nach dem Tod der Mutter wächst sie bei ihren Großeltern auf und vertieft sich in die Werke in der Bibliothek ihrer Großmutter, einer anerkannten Naturforscherin. Neben den klassischen russischen und Werken der Weltliteratur findet sie in der Bibliothek einen großen Schatz an Büchern über Mystik, Magie, Alchemie und Freimaurertum. Sie gilt als sonderbares Mädchen, das sich mit Geistern und unsichtbaren Beschützern unterhält. Einer von ihnen ist Inder, groß und wunderschön, trägt Turban. Er soll ihr bei einem Reitunfall das Leben gerettet haben, sagt der US-amerikanische Professor für Religionswissenschaften Jason Josephson Storm. Mit 17 Jahren heiratet sie einen mehr als doppelt so alten Mann und heißt ab da Helena Blavatsky. She has like this bad marriage and she leaves and according to her story she travels in many far-flung places. Helena flieht aus Russland und macht sich mit einer russischen Aristokratin als Gesellschaftsdame auf Reisen. Meist ist sie, wie auch andere reisende Frauen damals, in Männerkleidern unterwegs. Sie erlebt Erstaunliches. In Konstantinopel lebte ich in großer materieller Not und erhoffte mir, jene 1000 Goldmünzen zu erlangen, mit denen derjenige entlohnt werden sollte, welcher ein waghalsiges Springen auf einem wilden Pferd, das schon 2 Pferdeknechte getötet hatte, über 18 Hindernisse gewinnt. 16 Hindernisse vermochte ich zu überwinden. Dann aber stellte sich mein Pferd auf die Hinterläufe, fiel auf den Rücken und begrub mich unter sich. Es war dies im Jahr 1851. Erst 6 Wochen später kam ich wieder zu mir. Das Letzte, was ich wahrnahm, bevor ich in mein Nirvana eintrat, es war dies tatsächlich ein vollständiges Nirvana, war, dass ein Herr von hohem Wuchse, ein Riese geradezu, der ganz und gar nicht auf Türkenart gekleidet war, meine zerrissene und mit Blut beschmierte Kleidung unter dem Pferd hervorzog. Weiter nichts. Ich erinnere mich nur an dieses Gesicht, das ich zuvor schon irgendwo einmal gesehen hatte. Vieles, was über Blavatskys Abenteuer auf ihren Reisen durch das Morgenland berichtet wurde, klingt wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Sie soll es bis nach Ägypten, Amerika und sogar bis nach Tibet geschafft haben. Vermutlich ist ein Großteil der Berichte allerdings erfunden. Eine Reise in das abgeschirmte Tibet war damals weder für einen Mann noch für eine Frau aus dem Westen kaum vorstellbar. Ihre Reisen beschreibt sie später als eine Art Pilgerschaft, auf denen sie spirituelle Lehren in unterschiedlichsten Teilen der Welt studiert. Nach Jahren der Wanderschaft landet sie 1873 mit Anfang 40 in New York und hält eine Zeit lang als Medium spiritistische Sitzungen ab, kommuniziert also mit dem Jenseits, wie es damals sehr in Mode war. Sie vertieft sich in orientalische und anthropologische Literatur, liest Charles Darwin und andere Naturwissenschaftler und beginnt manisch zu schreiben. Auch das, was ihr höhere, weise Wesen einflüstern. Es helfen wohl auch bewusstseinserweiternde Substanzen. Haschisch vervielfacht das Leben um das Tausendfache. Die Begebnisse, welche ich erfuhr, waren so echt, als seien sie Geschehnisse des echten Lebens. Und ich habe die Erklärung dafür gefunden. All dies sind Nachklänge meiner früheren Leben. Es ist eine wundervolle Droge, welche profunde Mysterien begreiflich zu machen vermag. In New York trifft sie inspirierende Männer und Frauen, sagt Jason Josephson Storm. Sie empfängt in wallenden Gewändern, ein Samovar spendet duftenden Tee. Ihren Besuch platziert sie auf Divans und Kissen, sie dreht kontinuierlich Zigaretten. Einer ihrer Gäste war der bekannte Anwalt und Bürgerkriegsveteran Henry Alcott. And Henry Alcott was one of the people who had been tasked to Henry Alcott war ein paar Jahre vorher daran beteiligt, das Attentat auf Präsident Lincoln zu untersuchen. Er war wirklich eine prominente Figur. Er und Blavatsky beschlossen, eine Gesellschaft zu gründen. Sie gaben ihr den Namen Theosophische Gesellschaft. Theosophie heißt göttliche Weisheit. Ihre Mitglieder sollten eine Art Wahrheitskern aller Religionen auf der Erde finden, einschließlich der Magie. Noch weiter gefasst wollten sie alle Arten von religiösen Wahrheiten erforschen. Eigentlich haben die beiden nicht allein entschlossen, die Theosophische Gesellschaft zu gründen. Mysteriöse Meister der Weisheit, Blavatsky nennt sie Mahatmas, haben es ihr aufgetragen. Die Mahatmas sollen eine große Rolle in der neuen Bewegung spielen, auch als Helena Blavatsky ein paar Jahre später die Gesellschaft in eine tiefe Krise stürzt. Im Jahr der Gründung der Theosophischen Gesellschaft beginnt Blavatsky ihr erstes Buch zu schreiben. Isis entschleiert erscheint 1877, 11 Jahre später ihr Bestseller Die Geheimlehre. Auch für ihre Bücher bezieht sie Rat und Anweisungen von ihren geheimnisvollen Meistern. Ihre Aufgabe lautet, gleichzeitig den materialistisch-positivistischen Geist der Naturwissenschaft sowie den religiösen Dogmatismus ihrer Zeit radikal auseinanderzunehmen, sagt die Historikerin Corinna Tretel. Auf Kohärenz legen die Meister keinen großen Wert. In gewisser Weise kann man die Theosophie als eine weitere Stufe, eine wirklich interessante Stufe des Säkularisierungsprojekts betrachten. Die Menschen erkennen, dass sie in einem Zeitalter leben, in dem die moderne Wissenschaft und ihr Wahrheitsanspruch wirklich strukturieren, wie sie die Welt verstehen. Sie akzeptieren in gewissem Sinne die Autorität der Wissenschaft. All die neuen Entdeckungen sind aufregend. In der Medizin, Chemie, Biologie, der Physik. Es formt sich eine moderne wissenschaftliche Weltanschauung. Helena Blavatsky war auch begeistert von der Entdeckung der Röntgenstrahlen oder der Entdeckung von Bakterien. Die Wissenschaft war diese neue kulturelle Kraft. Aber man war nicht bereit, Religion und Glauben aufzugeben, dass etwas jenseits des Materiellen existiert. Die Theosophische Gesellschaft begab sich auf die Suche, beides zu verbinden. Sie wollte eine moderne, wissenschaftlich abgesicherte Form des Glaubens bieten. Theosophen setzen nicht auf transzendente Gottesvorstellungen, wie sie die monotheistischen Religionen kennen, sondern interessieren sich für andere Dimensionen der Realität. Sie greifen auch auf mystische Strömungen des Christentums und des Judentums zurück. Aber sie sehen sich in der Welt nach anderen religiösen Traditionen um. Blavatsky interessiert sich für den Hinduismus und für den Buddhismus. Andere Theosophen interessieren sich für die Religionen der indigenen Völker Amerikas. Hinter allem steht der Versuch, einen neuen Glauben für das moderne wissenschaftliche Zeitalter zu finden. Die Theosophische Gesellschaft wird Ende des 19. Jahrhunderts zur wichtigsten neuen religiösen Bewegung weltweit, sagt Jason Josephson Storm. And they also argued they were early advocates for a kind of universal brotherhood was their language. Sie sehen ihre Gesellschaft als Teil einer großen weltweiten Bruderschaft, wie sie sagen, auch wenn das einige nicht davon abhielt, extrem rassistisch zu sein. Aber das entsprach damals auch dem Zeitgeist. Die Idee von Rassen war gerade in den Wissenschaften sehr beliebt. Theosophen glauben außerdem an untergegangene, spirituell fortgeschrittene, hochtechnologische Zivilisationen, die hier und da ein Stückchen Weisheit hinterlassen haben. Sie interessieren sich für angeblich verlorene Zivilisationen wie Atlantis und Lemuria. Tibet wird ein Sehnsuchtsort, geradezu das Symbol eines Ortes, an dem im Westen vergessenes, mystisches Wissen bewahrt wird. Auch Südasien wird sehr anziehend. You know, lost mystic knowledge, and then also South Asia. Jahrhundertelang war der indische Subkontinent mit seiner Vielfalt an Religionen und Kulturen für Europäer ein Sehnsuchtsort. Seit der Antike galt Indien als ein Land von märchenhaftem Reichtum, als ein Paradies, wo Milch und Honig fließen, aber auch als Land der Weisheit schlechthin. 1879 zieht Madame Blavatsky und ihre Theosophische Gesellschaft ins so exotische Traumland, dem absoluten Gegenbild des säkularisierten Westens, nach Bombay. Blavatsky und Alcott wenden sich auf der Suche nach Erleuchtung dem Buddhismus, dem Hinduismus und der Meditation zu. Als sie wirklich in Indien ankommen, wird diese Gesellschaft, werden diese Leute gestürzt in ein Sammelsurium aus indischen Interessen und Konflikten und Streitigkeiten, zum Beispiel über Yoga. Das ist Julian Strube, Religionswissenschaftler an der Universität Wien. Er hat zum indischen Kapitel der Theosophischen Gesellschaft geforscht. Yoga ist ein Thema, das spaltet, denn die Theosophie will eine Religion für den Intellekt sein, nicht für den Körper. Lesen, studieren, vielleicht meditieren, ja. Für Praxis ist da kein Platz. Dennoch machen die Theosophen durch die Zeitschriften und Publikationen Yoga im Westen bekannt. Immer mehr Theosophen ziehen aus den USA und Europa nach Indien. Gleichzeitig finden Blavatsky und Alcott immer mehr Anhänger unter der lokalen Bevölkerung. Das ist genau ein Aspekt, den die Forschung bisher weitgehend vernachlässigt hat, weil es immer diese Vorstellung gab, naja, das sind halt diese Westler, die gehen dann nach Indien und machen Dinge. Und irgendwie besteht dann dieser Raum nur aus passiven Menschen, die dann offenbar nichts selbst machen. Das sind Vorstellungen, über die bewegt man sich jetzt in der Forschung hinaus und schaut sich immer mehr an, in was für einem Kontext zum Beispiel in Indien dann auch Theosophie diskutiert wurde. Und da wird dann sehr schnell deutlich, dass indische Menschen eine ganz maßgebliche Rolle dabei spielten, um diese Ideen auch zu gestalten. In Indien kriegt die Theosophische Gesellschaft viel Interesse und neue Mitglieder. Dabei werden nicht nur spirituelle Themen erörtert. In Indien wird die Theosophische Gesellschaft hochpolitisch. Also auch bildungspolitisch, viele Schulgründungen, Universitätsgründungen, Einsatz für die Unabhängigkeit, wenn auch häufig ambivalent, also in so einem typischen Sinne, dass man einerseits sich für die Unabhängigkeit Indiens ausspricht, andererseits aber auch suggeriert, dass die Inder ja erstmal zivilisiert werden müssen und der Kolonialismus dafür hilfreich sei. Also sie haben da auch diese orientalistischen, kolonialen, rassistischen Klischees häufig mit drin. Der britische Kolonialmacht sind Blavatsky und ihre spirituellen Lehren suspekt. Trägt sie doch dazu bei, dass die indische Bevölkerung zunehmend ihre eigenen Religionen und Kultur, die reiche Geschichte, als wertvoll ansahen. So inspirieren die Theosophen auch Mahatma Gandhi. Ja, Gandhi war zu der Zeit als Anwalt in Südafrika und hat sich dort tatsächlich mit Hinduismus auseinandergesetzt, weil er mit der Theosophie in Kontakt kam. Also er hat autobiografisch von sich selbst berichtet, dass er von Blavatsky gelernt hätte, also aus ihren Schriften, dass der Hinduismus ja eben nicht nur, wie von Missionaren beschrieben, abergläubisch und barbarisch sei, sondern eben was besonders Tolles. Er hat also tatsächlich eine Inspiration erfahren von theosophischer Seite, was aber in diesem Kontext überhaupt nicht überraschend ist. Das ist also nur ein Zeichen dafür, wie einflussreich und wie prominent die theosophische Gesellschaft war. Die Theosophen statteten die indische Gesellschaft mit einer Art neuen Selbstbewusstsein aus. Etwas flapsig formuliert, hatten Inder in den Augen Blavatskys das Zeug dazu, groß zu sein, den Westlern ebenbürtig. Eingebettet war der Glaube in eine krude Rassentheorie. Blavatsky glaubte, die Menschheitsentwicklung würde in einem ausgeklügelten Entwicklungsprogramm gesteuert, das übernatürliche Wesen für die Menschheit ersonnen hätten. Auf der obersten Stufe stand für Blavatsky die indoeuropäische Volksgruppe der Arier, der sie das perfekte Gleichgewicht zwischen Hirnintellekt und spiritueller Wahrnehmung zuschrieb. Ja, man erkennt also Ende des 18. Jahrhunderts, dass es eine sprachliche Verwandtschaft gibt zwischen den europäischen Sprachen, den indischen Sprachen, also Sanskrit, dem Altpersischen etc. Und man entdeckt also quasi eine gemeinsame Sprachfamilie. Das wird dann philologisch untersucht und führt da schon immer mehr nach Indien, wird dann immer mehr biologisiert mit Vorstellungen von, in Anführungszeichen, Rasse und oder, muss man sagen, einer Zivilisation, einer gemeinsamen Urzivilisation. Die Anthroposophen schaffen es einerseits, von einer universellen spirituellen Bruderschaft zu reden, in der Geschlecht, Nationalität und Rasse keine Rolle spielen. Hierarchien gibt es aber dann doch. Die jüngeren Brüder aus dem Westen bringen mit, was den älteren Brüdern im Osten fehlt. Der männliche, rationale, wissenschaftliche, fortschrittliche, dominante Westen hat diese zivilisierende Mission, die er in die Welt trägt und eben auch zu den älteren Brüdern eigentlich, die aber, und da kann man dann unterschiedlich sich das vorstellen, entweder degeneriert sind von einem früheren höheren Zustand oder die immer statisch geblieben seien und sich nie weiterentwickelt hätten. Also diese zwei Routen kann man da quasi einschlagen und da hat man dann diese ganzen Klischees, der weibliche, schwache, sentimentale, mystische, spirituelle Osten. Von vielen indischen Mitgliedern werden diese Spannungen nicht einfach so akzeptiert. In zeitgenössischen Texten lässt sich das nachverfolgen, sagt Julian Strube. Da gibt es sowas wie Staunen und auch Freude darüber, dass jemand aus dem Westen kommt und lernen möchte. Gleichzeitig aber auch Skepsis. Dann geht es eben sehr schnell los mit Streitigkeiten, zum Beispiel, wenn sich dann so eine Blavatsky oder andere beruft auf irgendwelche Mahatmas und damit dann die Argumente und Ansichten lebender, real existierender indischer Menschen wegbürstet. Ich denke gerade an einen konkreten Streit, wo dann Blavatsky ihrem Konversationspartner Raj Narayan Bosu, ein berühmter Reformer in Indien, sagt, ja, ihr wisst ja über euer eigenes Yoga gar nichts mehr. Und es ist ja deswegen so, weil die Mahatmas geflohen sind über die Himalayas und jetzt musst du mir mal zuhören, um dir das beibringen zu lassen. Und der hat das überhaupt nicht angenommen und sie dann auch rhetorisch wirklich ganz gut in die Schranken gewiesen wieder. Also es gab da Streitigkeiten. Die erste große Krise erleben die Theosophinnen und Theosophen dann zu Beginn der 1880er Jahre. Denn da fliegt auf, dass eine Holzkommode in Blavatskys Haus ein kleines Geheimfach hat. In dieser Kommode haben sich viele der berühmt-berüchtigten Briefe der Mahatmas materialisiert. Das hat natürlich die theosophische Gesellschaft in eine Krise gestürzt, vor allem Blavatsky stark in ihrer Glaubwürdigkeit geschadet. Und unterstrichen, dass sie halt sehr dazu neigte, diese Berufung auf Mahatmas, auf tibetische Eingeweihte oder die nach Tibet geflohen seien, zu nutzen, um ihre eigene Autorität zu untermauern und zu zementieren. Helena Blavatsky ist als Betrügerin und Hochstaplerin überführt. 1885 verlässt sie Indien. Sie besteigt mit Mitte 50 und nicht mehr ganz so fit ein Schiff, fährt 2 Jahre durch Europa und lässt sich in London nieder, wo sie ihren Ruf wiederherstellen kann. Sie stirbt am 8. Mai 1891, wenige Monate vor ihrem 60. Geburtstag. Die Theosophie aber lebte weiter. Ihre Nachfolgerin wurde die englische Frauenrechtlerin Annie Besant. Sie bringt den Fokus wieder auf Indien. Annie Besant engagiert sich politisch in der indischen Unabhängigkeitsbewegung und tritt 1914 sogar einer Partei, dem Indischen Nationalkongress, bei. Frauen haben in der Theosophie eine wichtige Rolle gespielt, sagt die Historikerin Corinna Tritell. Die Theosophie bot Frauen die damals seltene Möglichkeit, Führungspositionen einzunehmen. Yeah, Helena Blavatsky and all these women like Annie Besant. Helena Blavatsky und andere Frauen, die in prominente Positionen in der Theosophie aufgestiegen sind, konnten in ihren Heimatländern nicht wählen. Die Theosophie wurde, wie auch andere neue religiöse Gruppen im Westen, zu einem wichtigen Ort für Frauen. Hier konnten sie Autorität für sich beanspruchen, obwohl sie keine formalen politischen Rechte hatten. Dabei nutzten sie die Vorstellung im 19. Jahrhundert, dass Frauen spiritueller seien, dass Frauen in ihrer geistigen Entwicklung primitiver seien als Männer, sodass sie leichter Zugang zur spirituellen Welt finden konnten. Die theosophische Gesellschaft gibt es bis heute, auch wenn sie kaum mehr Einfluss hat. Ihr Höhepunkt war 1928. Damals hatte sie 45.000 Mitglieder und mehr als 1.000 Logen in 40 Ländern. Helena Blavatskys ausufernder Ideenwust, auch der ihrer Nachfolgerinnen und Nachfolger, bot viele Anknüpfungspunkte für sehr unterschiedliche politische Richtungen, progressive wie konservative, aber auch für rassistische, nationalistische und antisemitische Ideologien. Der Begriff Esoterik kommt aus dem Griechischen und meint ursprünglich eine Lehre, die nur für einen begrenzten inneren Personenkreis zugänglich ist. Das Angebot eines elitären Wissens, das eben nicht allen zugänglich ist, ließ und lässt sich eben politisch gut ausschlachten. Helena Blavatsky bot Menschen auf Sinnsuche, die sich nach einem diffusen Meer, nach Erleuchtung und mystischen Orten sehnten, viel Material. Und sie war ein Megatalent in Sachen Inszenierung und Eigen-PR. Sie wusste, dass sie mehr bieten musste als reine Fakten. Madame Blavatsky ist von einem romantischen Nimbus umgeben. Und präsentierte man ihr Leben dem Publikum nur in trockenen Fakten, wäre die ideale Madame B. auf immer verloren. Wenn sie aber bei den Lesern Begeisterung für sie und das Ideensystem, für das die Theosophie steht, wecken wollen, sollte die Lebensbeschreibung in einem Stil verfasst sein, der nicht nur den Intellekt, sondern auch das Herz erreicht, indem sie zugleich der Fantasie Nahrung gibt. Die Zitate von und über Helena Blavatsky stammen aus der Biografie Madame Blavatsky von Ursula Keller und Natalia Scharandak. Anna Masona hat diese Sendung über Helena Blavatsky in der Reihe Tao gestaltet. Das verrückte Leben einer Esoterik-Pionierin. Am kommenden Samstag beschäftigt sich Logos mit dem Sinn des Schenkens, der Ökonomie des Gebens und seinen spirituellen Dimensionen. Damit verabschieden wir uns für heute und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend mit dem Programm von Ö1.